hat mich stark gemacht, gab mir halt einen Sinn. Verlor man auch mal eine Schlacht, ich bleibe, wie ich bin. Mir ist mancher Fehler passiert, hab dafür ordentlich kassiert. Die Fehler meines Handelns akzeptiert, so wird man selbst vom Gegner respektiert. Hab stets nach Höherem gestrebt, nur so hat man sein Leben gelebt. Ich schrei's heraus, dass es jeder hört, dass mein Leben nur mir gehört. Keiner kann mich ändern, mich bekehren, wehrt mich bis zum Schluss. Gegen euch wehren, beugen werd ich mich nicht. Zerrt ihr mich auch vor euer Gericht. Keine Angst davor zu gehen, vor der Ungewissheit bleib ich nicht stehen. Wer nichts riskiert, nur verliert, wird als Dank dafür nur schikaniert. Jeder trägt die Verantwortung allein. Geh vorwärts, du wirst der Sieger sein. Ich schrei's heraus, dass es jeder hört.